Don Quixote de la Mancha, der Ritter von der traurigen Gestalt. Das muss ich unbedingt noch mal lesen. Oh, Leon schon wieder. Lilly! Nein, jetzt nicht! Das ist Lilly, die Hauptperson unserer Geschichte. Sie ist ungefähr so alt wie du und sie sieht aus wie ein gewöhnliches Kind. Das ist sie eigentlich auch. Aber doch nicht ganz. Lilly besitzt nämlich etwas, was überhaupt nicht gewöhnlich ist. Ein Hexenbuch. Eines Morgens fand Lilly es neben ihrem Bett. Wie ist es da wohl hingekommen? Keine Ahnung. Lilly weiß nur, dass die schusselige Hexe Sorulunda Knorks das Buch aus Versehen liegen lassen hat. Und sie weiß, dass echte Zaubereien und wilde Hexentricks in dem Buch stehen. Einige davon hat Lilly schon ausprobiert. Aber aufgepasst, versuche lieber nicht, Lillys Hexereien nachzumachen. Hast du nur ein Wort falsch gelesen, wird Zahnbürste zum Hexenbesen. Aus Lehrerin wird böser Schurke. Aus Eis am Stiel wird saure Gurke. Vorsichtshalber hat Hexe Lilly niemandem von ihrem tollen Buch erzählt. Sie ist sozusagen eine echte Geheimhexe. Auch vor ihrem kleinen Bruder Leon hält sie das Hexenbuch geheim. Das ist gar nicht so einfach, denn Leon ist sehr neugierig und kann manchmal ziemlich nervig sein. Lilly hat ihn aber trotzdem sehr lieb. Was ist denn passiert, Leon? Die Vase von Tante Eliane. Ist doch nicht so schlimm, Leon. Doch. Aber es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Was hätte denn viel schlimmer werden können, Kinder? Das habe ich nicht. Das war aus Versehen. Ja, Mama. Leon und ich haben gespielt und dabei ist die gute Vase leider draufgegangen. Ach, das olle Ding. Das stand doch bloß da, weil Tante Eliane sonst beleidigt gewesen wäre. Ich bin heilfroh, dass das Monsterteil endlich weg ist. Aber Tante Eliane... Ach, die wird schon nicht böse sein. Ich rufe sie gleich an und ihr fliegt die Scherben auf, ja? Au ja, machen wir gleich. Und dann dürfen wir fernsehen? Aber nur bis zum Abendessen, verstanden? Ja, hallo, Eliane? Du hör mal, ich muss dir was erzählen. Los, gib mir die Fernbedienung her! Los, Leon, gib her! Los, ich will Kinderkanal! Bleib hier, ich möchte die jetzt haben! Los, gib mir die her! Leon, los, gib her. Aber ich will Kinderkanal gucken. Da laufen jetzt die Ritter im Weltraum. Leon, gib her. Denk dran, es hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Los, her damit. Mit unserer aktuellen Berichterstattung aus Stadt und Land. Nachrichten, langweilig. Im Kaufhaus am Markt in der Innenstadt herrschte heute karnevaleskes Chaos. Eine als Ritter verkleidete Person drang mit Lanze und Helm bewaffnet und auf einem echten Pferd sitzend in die Verkaufsräume ein. Die Kunden glaubten zunächst an eine Werbeaktion, ergriffen jedoch bald die Flucht, denn der Ritter richtete erheblichen Schaden an. Aber sehen Sie selbst, hier ist unser Bericht. Olé! Nieder mit dem Glitzertand! Auf in den Kampf! Bestimmt für niedrigere Preise. Gut so, ein Schnäppchenjäger, wie ein Buch. Ja, genau. Ja, super Idee. gefällt euch, ihr Dämonenleuchten! Die lassen sich wieder was einfallen. Es liebe Don Quixote für das Haupthaus. Don Quixote wird euch den Gar ausmachen. Jetzt übertreibt er aber. Das war ganz schön gefährlich. Sind wir uns? Polizei! Die Polizei sucht bisher ergebnislos nach dem Übeltäter. Ob diese Aktion einen politischen Hintergrund hat oder reiner Schabernack ist, wird noch geprüft. Der Ritter! Manu, mach wieder an, Lilly. Der Ritter, das war doch derselbe, der mal bei uns war. Weißt du nicht mehr? Nö, keine Ahnung, wovon du sprichst. Hier, guck deinen Kinderkanal. Ich geh in mein Zimmer. Mensch, Lilly, das war der. Ich hab ihn gleich erkannt. Bloß deine hatte kein Pferd. Mach doch auf! Keine weitere Störung, Leon. Bitte. Lilly brauchte jetzt absolute Konzentration. Der Fernsehbericht über den verrückten Ritter Don Quixote de la Kaufhaus hatte ihr kalte Schauer über den Rücken gejagt. Ja, Leon hatte recht. Don Quixote war schon mal hier gewesen, hier in ihrem Zimmer. Damals hatte sie ihn mit Hilfe ihres geheimen Hexenbuches hergezaubert. Sie war selbst überrascht gewesen, dass es ihr gelungen war, eine erfundene Figur aus einem über 400 Jahre alten Roman ganz lebendig in ihr Zimmer marschieren zu lassen. Allerdings hatte sie dann auch ihre liebe Mühe gehabt, den komischen Gesellen wieder loszuwerden. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie er in seiner Rüstung vor ihr auf die Knie gefallen war und ihr ein schaurig schönes Liebesgedicht ins Ohr krächzte. O holde Maid, in eurem schönen Sockenkleid, ihr seid mir fast genauso viel wert wie Rosinante, mein getreues Pferd, fürwahr. Hör auf, ist ja peinlich sowas. Moment, ich hex dich gleich wieder zurück. Hier habe ich ihn den Zauberspruch. Haltet ein, denn dieses Buch ist ein mein, fürwahr. Nein, lass das. Was ist los? Oh nein! Oh, jetzt hast du eine Seite rausgerissen. Fürwahr? Was steht denn da? Was mache ich bloß? Er hat die Seite mit dem Zauberspruch aus meinem Hexenbuch damals mitgenommen. Und ich will einen Besen fressen, wenn er sich jetzt nicht selbst wieder hierher gehext hat. Ach, bloß, dass er wahrscheinlich keinen Schimmer hat, wo, in welcher Zeit und wieso er überhaupt hier ist. Ach, Mist! Ich muss ihn finden. Und ich muss ihm die Seite aus meinem Hexenbuch wieder abluchsen, sonst... Ach, was mache ich bloß? Die arme Lilly raufte sich die Haare, bis ihr eine Spange herausfiel. Und plötzlich erinnerte sie sich. Dem Ritter war noch eine Schnalle von seiner Rüstung abgefallen, damals, als er sich in Luft aufgelöst hatte. Und die hatte sie noch. In meinem Geheimversteck. Genau, da muss sie sein. Aha. Damit finde ich dich, Don Quixote. Halt, noch mein Stoffmäuschen? So, egal wo du dich gerade versteckt hast, ein Hexensprung und ich bin bei dir. Noch während Lilly den Hexensprung-Zauberspruch murmelt, fällt ihr ein, dass Don Quixote sich ja inzwischen in seine Welt zurückgezaubert haben könnte. Wo wird sie dann landen? In einem Roman? Rosinante, ho! Eure Hexenkünste überraschen mich immer aufs Neue, holde Maid. Fürwahr. Wirklich? Hi. Was machst du denn hier in unserem Stadtpark? Seid gegrüßt. Bin überrascht, euch hier wiederzutreffen. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wo ich hier bin und wie ich hierher kam. Wahrlich nicht. Du hast also echt keine Ahnung? Bei meiner Ehre, nein. Was hast du denn vorher gemacht? Ich meine, bevor du hier gelandet bist. Ich las, fürwahr, das tat ich. In einem Buch? Oh nein, es war nur eine Seite aus einem Buch. Was? Nur eine Seite? Oh, ganz recht, fürwahr, meine Erinnerung täuscht mich nicht. Es war die Seite aus eurem Buch, in der ich las. Ach. Ich hab sie noch. Moment, wo hab ich denn bloß? Ich glaub das nicht. So leicht kriege ich die rausgerissene Seite aus meinem Hexenbuch wieder. Hier. Ich habe sie im Andenken an euch wohl aufbewahrt. Jedoch den Spruch darauf habe ich zu keiner Zeit jemals zu deuten gewusst. Oh, der Spruch. Ja. Soll ich ihn dir vorlesen? Ihr beliebt zu scherzen, meine Schöne. Eine Frau, die lesen kann, das gibt es nicht und stünde ihr nicht an, fürwahr. Ach ja? Erst kürzlich habe ich sie Sancho Panza, meinem treuen Knappen... Du meinst den kleinen Dicken mit dem Esel? Fürwahr. Doch woher kennt ihr ihn? Aus einem Buch. Aber erzähl ruhig weiter, bevor ich dich in deinen Roman zurück... Bevor ich dir den Spruch vorlese. Wohlan, ich las sie also meinem Knappen vor. Du hast laut gelesen, was auf der Seite stand? Sisi, fürwahr. Und dann, plötzlich, sind wir an diesem magischen Ort, voll Glitzertand und Leuchtdämonen. Aber ich, Don Quixote de la Mancha, habe sie besiegt. Und Sancho Panza ist in Sicherheit. Wie jetzt? Ist er etwa auch hier? Mein Knappe lässt mich nicht im Stich. Er wartet meiner auf dem Gemüsemarkt. Oh, auch das noch. Da bleibt mir nur eins. Hexenregel 3428. Hexenregel 3428 lautet... Werden mehrere Personen gleichzeitig mit einem Zauberspruch behext, kann man sie auch nur gemeinsam wieder enthexen. Gemeinsam. Das war das Problem. Lili konnte ja schlecht mit Don Quixote und seinem Klappergaul Rosinante durch die Innenstadt ziehen, um ihn mit Sancho Panza und seinem Esel zusammenzubringen. Zumal die Polizei schon überall nach ihm fahndete. Außerdem würde der Ritter ihr bestimmt nicht einfach so folgen. Es sei denn, Lili erinnerte sich an ihr Buch. Don Quixote war immer auf der Suche nach Abenteuern. Sie musste ihm ein Abenteuer versprechen. Aber eines, das ins 21. Jahrhundert passte. Sonst würde alles noch viel schlimmer kommen. Mein treues Ross lechzt nach neuen Abenteuern. Der Abschied naht, oh holde Maid. Fürwahr. Da naht ganz was anderes. Fürwahr, ich sage euch, da kommt ein heulender Dämon und wir sind nicht gerüstet. Folgt mir, edler Ritter, ich habe einen Plan. Nun, wenn es um Abenteuer geht, bin ich bereit. Los doch, hinter die Büsche. Der Dämon darf uns nicht sehen. Sie sind vorbeigefahren. Das war knapp. Nein, das war nicht mein Knappe. Halt mal die Klappe. Ich sag dir jetzt was. Deine Rüstung verrät uns. Wenn wir den heulenden Dämon jagen und vernichten wollen... Fürwahr, ich werde ihm meine Lanze mitten ins Herz jagen. Quatsch nicht, wir müssen uns tarnen. Du musst deine Rüstung ablegen. Und dann gehen wir erstmal Sancho Panza suchen, okay? Okay, fürwahr, ein guter Plan. Jedoch... Vertraue mir und meinen Hexenkünsten, edler Ritter. Ich bin gleich wieder da. Du kannst dich inzwischen ausziehen. Alles klar? Bis gleich. Lilis Plan sah folgendermaßen aus. Mit Fahrrädern in die Innenstadt zum Markt, Sancho Panza holen, zurück in den Stadtpark und dort würde sie dann alle Figuren auf einmal in ihren Roman zurückhexen. Aber erst einmal musste sie ein Fahrrad für ihren Ritter besorgen. Das war einfach. Mit einem kleinen Hexensprung zauberte sie sich in den Keller nach Hause, ergriff ihr eigenes Fahrrad beim Lenker und borgte sich Mamas Rad für Don Quixote aus. Noch ein Hexensprung und sie stand mit den beiden Drahteseln wieder hinter dem Gebüsch im Park. Aber ihren Ritter hätte sie beinahe nicht wiedererkannt, Ein dürres Gestell in knielangen Unterhosen und schlotternden Hemd hockte neben seinem Klappergaul und starrte die Fahrräder an. Was ist das? Für wahr, nie sah ich solche... Das sind Stahlrösser. Damit jagen wir gleich den heulenden Dämon. Bitte sehr, sitz auf. Aber das Ross ist ja noch dürrer als meine Rosinante. Wird es mich tragen können? Keine Bange. Es ist zwar ziemlich eingerostet, aber stark. Wie heißt es? Hat es einen Namen? Wozu das denn? Naja, wir können es ja Rostinante nennen. Aber nun mal los, wir müssen fahren. Ich meine, reiten. Hörst du den Dämon in der Ferne? Für wahr, ich habe ihn vernommen. Her zu mir, Rostinante, das Abenteuer ruft. Wir reiten. Der Sattel ist klein und hart, für wahr. Vorsicht, du musst treten. Schande, es hat mich abgeworfen. Ich bin wohl doch zu schwer. Aber bei meiner Ritterehre, ich werde es zähmen, dieses Ross aus Stahl. Ho, Rostinante! Oh, es liegt am Boden. Ist es tot? Nein, Stahlrösser sterben nie. Aber du musst in die Pedale treten, wenn sie dich tragen sollen. Ihr meint ihnen die Sporen geben. Aber das tat ich doch. Allein dies Pferd blieb stur und warf mich ab. Pass auf, ich zeig dir, wie man ein Stahlross reitet. Hm. Schau her. Er ist aufgesessen und dann in die Pedale. Don Quixote staunte nicht schlecht, wie geschickt und schnell Lilli ihr Stahlross lenkte. Lilli dagegen fragte sich, ob sie ihrem Ritter nicht lieber Leons Rad mit den Stützrädern hätte mitbringen sollen. Aber Don Quixote war so scharf darauf, sein Dämonenabenteuer zu bestehen, dass er schon nach wenigen weiteren Versuchen nicht mehr umfiel und es sogar wagte, Lilli mit seiner Rostinante zu überholen. Ah, hüat, Rostinante! Ja, so geht's! Hüa! Hey, bist du wahnsinnig? Halt, da kommt die Straße! Aus dem Weg, du rotes Ungeheuer! Halt an! Halt, sage ich! Vorsicht! Ein Auto! Nein! Das musste ja so kommen. Ich konnte nichts dafür. Der Trottel ist direkt auf mich zugefahren. Ist wohl total betrunken, was? Ich rufe die Polizei! Hallo! Hallo, Don? Hey! Hörst du mich? Wach auf! Hey, wach doch auf! Oh Mist, er ist ohnmächtig. Was mache ich jetzt? Du kennst den Mann? Nein, ich meine, ja, er ist... Sie ist mit diesem Penner aus dem Park gekommen. Und der da, der fuhr wie ein Wilder auf mich los. Sie kommen am besten mit auf die Wache. Dann nehmen wir den Unfall auf. Und du kommst auch mit. Ja, aber wir können Don Quixote, ich meine, den Mann da doch nicht hier liegen lassen. Natürlich nicht. Ein Krankenwagen wird gleich hier sein. Die verletzte Person wird umgehend ins Krankenhaus verbracht. Ah, gut. In welches denn? Das werden wir alles auf der Wache herausfinden, kleines Fräulein. Von dort aus rufen wir auch deine Eltern an, damit sie dich abholen kommen. Oh. Auch das noch. Schlimmer hätte es nun wirklich nicht kommen können. Don Quixote im Krankenhaus. Mamas Fahrrad, Totalschaden. Und wenn die Polizei zu Hause anrief, würde Lillis ganze geheime Rückhexaktion auffliegen. Und sie wäre zum letzten Mal Geheimhexe gewesen. Also, wir nehmen zunächst deine persönlichen Daten auf, kleines Fräulein. Wie heißt du denn? Ich heiße... Also, mein Name ist... Vivien. Und schreiben Sie Vivien. Vivien. Weiter? Ich... Ach, bitte, ich müsste mal dringend auf Klo. Oh, natürlich. Zeigen Sie dem Mädchen doch, wo die Toilette ist, Frau Hamann. Aber gern. Komm mit mir. Hier geht's lang. Danke. Da hast du aber Glück gehabt, dass dir bei dem Unfall nichts passiert ist, was? Ja, aber Don Quixote, also der arme Mann, wissen Sie, in welches Krankenhaus er gebracht wurde? Der liegt im Marienhospital. Aber mach dir keine Sorgen, seine Verletzungen waren nicht so schlimm. Hoffentlich nicht. So, hier. Soll ich draußen warten? Nein, danke, nicht nötig. Ich finde allein zurück. Na gut. Danke nochmal. Nichts wie weg hier. Zuerst ins Marienhospital zu Don Quixote. Mit einem Hexensprung bin ich... Halt, Moment mal. Der liegt doch bestimmt im Bett oder er wird gerade operiert. Ich kann mich doch nicht zu ihm ins Bett hexen. Und auf den Operationstisch will ich auch lieber nicht. Ach, so ein Mist. Was mache ich bloß? Vor lauter angestrengtem Grübeln musste Lilli nun wirklich aufs Klo. Und dabei kam ihr die Idee, wie sie unauffällig ins Marienhospital gelangen konnte. Als ganz normale Besucherin. Mit ihrem Fahrradschlüssel hexte sie sich, wusch, hinaus aus der Polizeitoilette und zurück zu ihrem Fahrrad. Damit fuhr sie dann schnurstracks zum Marienhospital. Schade nur, dass sie nicht mehr miterleben konnte, wie der Polizist und Frau Hamann vergeblich an die Toilettentür klopften und sie schließlich aufbrechen mussten. Nur um festzustellen, dass ihre wichtigste Zeugin auf unerklärliche Weise verschwunden war. Im Marienhospital ist Don Quixote gerade aus seiner Ohnmacht erwacht. Suchend blickt er sich um. Im Nebenbett liegt ein weiterer Patient. Oh, wo bin ich? Sie sind im Krankenhaus, guter Mann. Sie hatten einen Unfall. Unfall? Ja, ich fiel um im Kampfe gegen ein rotes Ungetüm. Es schrie mich an mit schrillem Laut. Ich aber wich nicht aus. Ich griff es mutig an mit meinem Ross aus Stahl. Wo ist mein Pferd? Hey, nur die Ruhe. Und bleiben Sie lieber im Bett, Herr... Wie war nochmal Ihr Name? Ich bin der Ritter Don Quixote de la Mancha. Und Ihr? Wes edle Namens rühmt Ihr Euch? Maria hilft, er hat einen Schaden. Ich heiße Paul Stronzek und nun gehen Sie bloß wieder ins Bett. Sie sind krank, Mann. Fürwahr, krank vor Scham und Schande. Oh, ist ja nicht auszuhalten, das wirre Gelaber. Aber, was machen Sie denn für Sachen? Marsch, zurück ins Bett. Ihr seid so wild. Wir dürfen doch nicht aufstehen. Was soll denn das? Oh, holde Maid im weißen Kleid. Ihr seid die Schönste weit und breit. Ihr packt gut zu mit fester Hand und bringt mich außer Rand und Band. So hat noch niemand zu mir gesprochen. So, aber Sie bleiben jetzt schön im Bett, bis der Arzt kommt. Sie haben wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Aber mindestens. Gebrochen ist aber nichts bei Ihnen. Oh, doch. Wie bitte? Was denn? Mein Herz. Es ist verliebt zerbrochen, als ihr zu mir gesprochen. Mit eurer Stimme rau und fest, da gabt ihr mir für wahr den Rest. Oh, wenn doch nur alle Patienten so freundlich wären wie sie. Dass ich nicht lache. Ihr Frauen fallt aber auch auf, egal was für ein Gesülze herein. Herr Stromzeck, haben Sie Ihre Tabletten schon geschluckt? Noch nicht. Dann tun Sie das mal. So, und von Ihnen brauche ich ein Blutbild. Aha. Bitte mal den Arm freimachen, ja? Ich werde Ihnen Blut abnehmen, es tut nicht weh. Ihr braucht mein Blut, o holder Engel in Weiß. Gebt mir den glänzenden Kelch. Meine Instrumentenschale. Und ihr leiht mir das Messer. Hey, mein Essbesteck. Maria hilft, er dreht durch. Autsch. Schon fließt mein Blut für meine Angebetete. Für euch, mein wilder Engel. Sind Sie verrückt? Hinsetzen, ich muss Sie verbinden. Den Arm her, schnell. Oh Gott, abbinden, Mullkompresse, Pflaster. So, Gott sei Dank, das hätten wir. Ich hole jetzt den Notarzt. Und sehen Sie zu, dass Sie sich das Blut abwaschen. Dazu wirklich. Was habe ich nur falsch gemacht? So ungefähr alles. Aber sie wollte doch mein Blut. Nur konnte ich ihr das Bild nicht malen. Blutbilder gehören nicht zur ritterlichen Tugend. Wahrlich nicht. Och, nun waschen Sie sich doch erst mal. Wie das? Ich sehe Quelle nicht, noch Eimer. Oh Mann, dir ist wirklich nicht zu helfen. Aber ich tue es trotzdem. So. Bitte. Hier warm, da kalt. Und jetzt waschen. Oh, ein Wunder. Da sprudelt ein Quell aus silbernem Schnabel. Oh, Fremder, ihr seid ein Magier. Erlaubt ihr mir, die Quelle anzurühren? Lass mich in Ruhe. Oh, wahrlich, das ist wunderbar. Autsch, Teufel auch. Die Quelle kocht. Was ist geschehen? Na, endlich der Arzt. Herein! Hi, da bin ich. Ach, ihr. Wollte nur mal fragen, wie es dir geht. Ich hab euch wohl vermisst. Jedoch, es geht mir gut. Und das ganze Blut auf deinem Hemd? Ach, das hat nichts zu bedeuten. Du bist wohl seine Enkelin, stimmt's? Ja, seine Enkelin. Genau. Ist er schwer verletzt? Nein. Er ist nur etwas verwirrt im Kopf. Verstehe. Ja. Kannst deinen Eltern sagen, sie sollen ihn so schnell wie möglich wieder mit nach Hause nehmen? Klar, mach ich. Opa, kommst du? Der genervte Herr Stronzek wusste schon nicht mehr, ob er sich in einem Kranken- oder in einem Irrenhaus befand. Er war heilfroh, als das Mädchen mit ihrem Opa abgezogen war. Gerade noch rechtzeitig, bevor der Arzt und die Schwester nach dem rechten Sehen kamen. Lilly drängt ihren Ritter, auf dem Gepäckträger Platz zu nehmen und kümmert sich gar nicht um sein Protestgeschrei. Sie musste ihn so schnell wie möglich mit Sancho Panza zusammenführen und das hieß, tüchtig in die Pedale treten. Glücklicherweise liegt der Markt nicht allzu weit vom Marienhospital entfernt. Absitzen, Don! Mein Ross ist müde! Mit Verlaub, holde Maid! Oh, ich erkenne diese Gegend wieder. Hier irgendwo müsste mein Knappe weilen. Hoffentlich. Ist der komisch, der Esel? Sagt, holde Maid, worüber lacht das Volk? Das will ich auch wissen. Komm, wir gehen hin. Für wahr, was sehen meine Augen? Er ist es. Er liegt neben seinem Esel und schläft. Sancho Panza? Mein Knappe. Vielleicht. Weg da, ich will ein Foto machen. Oh, ja, ich auch. Platz da, lasst mich durch. Was sind das für Sitten? Auf, Sancho Panza! Oh. Es ist nicht ritterlich, im Schlaf sein Geld zu verdienen. Erhebt euch! Hopp! Großer Schlafen, kleines Geld. Schlafen komme ich durch die Welt. Soll ich einmal fleißig sein, dann schlafe ich immer dauer ein. Wir müssen los. Hörst du den Dämon in der Ferne? Es ist Zeit. Das Abenteuer ruft. Für wahr, jetzt höre ich's auch. Wo versteckt sich dieser heulende Dämon? Zeige dich! Vergiss deinen Knacken nicht. Er muss uns helfen. Auf, Sancho Panza! Nimm dein Grautier und folge deinem Herrn. Es warten neue Abenteuer. Die Abenteuer kommen uns gewiss heute Abend teuer. Ja. Komm mal wieder! Das werden wir auch brauchen. Der Dämon schweigt. Wo sollen wir ihn suchen? Ihr beide nehmt den Esel und folgt mir. Ich reite auf meinem Stahlross voran. Ich weiß, wo sich der feige Dämon versteckt hält. Folgt mir also. So unauffällig wie möglich versucht Lilly, das seltsame Gespann auf dem Esel an den vielen Ständen und Buden vorbei Richtung Stadtpark zu führen. Es bleibt ihr wirklich nicht mehr viel Zeit, sie in ihren Roman zurückzuhexen. Denn die beiden Helden haben schon so viel Aufsehen erregt, dass ihnen nicht nur die Polizei, sondern bald auch die halbe Stadt auf den Fersen sein würde. Endlich kommen sie an dem wunderschönen alten Karussell vorbei, das am Ausgang des Marktes für die Kinder aufgestellt ist und sich lustig im Kreise dreht. Halt! Wem jagen die Pferde hinterher? Aber Meister, seht ihr denn nicht, dass diese Pferde nur aus Holz sind? Sag mir, Sancho, wo die Reiter sind. Ich sehe viele Pferde, aber alle ohne Reiter. Hey, wo bleibt ihr denn? Ich muss wissen, wen sie verfolgen. Gib mir dein Grautier, Sancho. Oh, bitte, Herr, lasst euch nicht täuschen. Die Pferde sind nicht echt. Sie werden nur im Kreis gedreht. Sieht doch. Fürwahr, das ist Tierquälerei. Ich werde die armen Rösser retten. So hilf mir, Sancho. Was ist los? Was macht er da? Halt ihn auf, Sancho. Zu spät. Er hat ein Pferd erreicht und hängt ihn schon am Hals. Aufhören! Don Quixote! Hey, hör auf! Nein, nicht! Hör auf! Ich werde dich von deinem Joch befreien, du arme Kreatur! Da! Geschafft! Hey, was fällt dir ein? Mein Karussell, das ist Sachbeschädigung, Vandalismus! Ich rufe die Polizei! Bloß das nicht! Sancho, bitte tu was! Was soll ich tun? Seht doch, mein Herr und Meister stellt sich dem Kampf! Zieht euer Schwert! Ich nehme es auch ohne Lanze mit euch auf! Du willst Prügel? Das kannst du haben! Nein! Ja, ja, ja! Oh. Auch das noch! Das war ein Schlag! Jetzt hat er ihn! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, doch nicht! Der Fremde hat ihn im Schwitzkasten. Oh, jetzt hat er sich befreit. Bravo! Und noch ein Schlag. Das. Der Fremde geht zu Boden. Ein ritterlicher Kampf, nicht wahr, mein Grautier? Das wirst du wissen. Das wirst du teuer bezahlen, du. Reicht mir die Hand, Fremder. Ihr habt gekämpft, wie es eines Ritters würdig ist. Sag mal, hast du einen Sprung in der Schüssel? Lasst ihn gehen, Fremder. Er hat nur seine Pflicht getan. Misch dich nicht ein, Dicker. Oder gehörst du dazu? Ich? Ja. Aber mein Herr hat es nicht bös gemeint. Er wollte nur... Ich bring euch beide hinter Gitter. Öffentliches Ärgernis, Sachbeschädigung, Randale. Wartet mal, das kommt euch teuer zu stehen. Hey, gib ihm das Geld, das du vorhin in deinem Hut gesammelt hast, Sancho. Mach schon. Immer ich. Hört, Fremder, hört mich an. Was ist? Ich biete euch Geduld. Hier, Das ist alles, was ich habe. Bitte, lasst uns gehen. Was? Das bisschen Kleingeld? Das muss ich erst mal nachzählen. Ja. Er ist abgelenkt, Sancho. Los jetzt, hilf deinem Herrn auf den Esel. Wir müssen fliehen. Wie ihr befehlt, Herrin. Moment. Beeil dich. Los, mir nach. Hey, hey, hey, hey! Hier geblieben! Halt! Haltet sie! Diebe! Polizei! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Lilly tritt in die Pedale, was das Zeug hält. Aber diesmal fährt sie hinter dem Esel mit Don Quixote und Sancho Panza her. Mit ihrer Fahrradklingel treibt sie das Tier zu ungeahnter Geschwindigkeit an. Ja, gut so. Gleich sind wir da. Und jetzt rechts um die Ecke. Ja. Ah. Ah. Ah. Wir sind im Stadtpark. Die wilde Jagd war zu Ende. Rosinante stand friedlich grasend hinter dem Gebüsch und auch die Ritterrüstung samt Helm und Lanze befand sich noch im Versteck. Lilly war erleichtert. Jetzt brauchte sie nur noch die herausgerissene Seite mit dem Zauberspruch aus ihrer Tasche zu holen und die beiden Helden in ihre Romanwelt zurückzuhexen. Und könnte sogar noch rechtzeitig zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Da ist er wieder, der heulende Dämon. Diesmal entgeht er uns nicht. Knappe, rüstet euch. Ich bin gerüstet, Meister. Ihr steht noch da, in Hemd und Unterhose. Fürwahr, das ist mein Tarnanzug. Mein Helm. Meine Lanze. Und die Rüstung, Herr? Nun beeil dich, Don. Komm her, ich helfe dir in die Rüstung. Au, das kneift. Halt, das Kettenhemd über den Kopf. Oh. Ja, Mann, dann nimm den Helm ab, sonst geht das nicht. Ach, schlimmer als mein kleiner Bruder. Und hier fehlt eine Schnalle. Ach ja, Moment. Die hab ich. So. Jetzt ist sie wieder dran. Los, in die Schuhe. Mach schon. Was seid ihr so unwirsch mit mir, holde Maid? Der heulende Dämon ist noch weit und nun bin ich gerüstet. Wir werden ihn... Sancho? Ja? Hey, Sancho, aufwachen! Ja, Herrin? Willst du den Dämon im Schlaf besiegen, Knappe? Bei meinem Grautier. Ja, das wollte ich. Hört ihr das? Er kommt! Er hat uns entdeckt! Er wird gleich angreifen! Fürwahr! Es schleudert blaue Blitze aus seinen Augen! Oh. Da sind sie! Festnehmen, alle! Die Tiere werden beschlagnahmt! Aufs Pferd, Don Quixote! Auf den Esel, Sancho! Packt euch bei der Hand! Und stürmt! Wohlan! Was war das? Ich bin geblendet und da war so ein Knall. Du da! Du bist doch, du, Vivien! Du hast doch... Irrtum, Herr Polizist. Ich bin nicht Vivien. Ich heiße Lilly und bin schon weg. Halt! Mit einem Wusch löste sich Lilly vor den Augen des völlig verdatterten Polizisten in Luft auf. Sie hatte es geschafft. Der Stadtpark und die dazugehörige Stadt waren endgültig befreit von diesem merkwürdigen Ritter und seinem Knappen aus dem 17. Jahrhundert. Und Lilly konnte die herausgerissene Seite wieder in ihr Hexenbuch kleben. So, das war's. Radio bringt sie gerade ganz irre Geschichten von diesem Ritter. Du weißt schon. Kein Interesse. Was gibt's zum Abendbrot? Mama backt Pizza, weil Tante Iliane wollte kommen. Was? Ist sie sauer wegen der Vase? Mama sagt nein, aber ich weiß nicht. Na, wo bleibt ihr denn? Es gibt Pizza. Ach, das ist Iliane. Machst du auf, Leon? Aber wenn Tante Iliane nur noch böse ist, weil ich die Vase... Nein, Leon, sie ist bestimmt nicht böse. Und ich bin wirklich froh, dass das hässliche Ding ein für alle Mal im Mülleimer gelandet ist. Nun geh mal schon auf. Hallo. Hallöchen, ihr Lieben, da bin ich. Hi, Tante. Iliane! Ach, schön, dass du kommen konntest. Komm herein. Und ich habe auch was mitgebracht. Eine Überraschung. Seht mal. Die Vase. Die Vase. Die Vase. Ja, stellt euch vor, es ist mir gelungen, das gleiche tolle Stück noch einmal aufzutreiben. Na, wie findet ihr das? Toll. Schön. Da bin ich aber froh, dass ihr nicht mehr traurig sein müsst. Es hätte ja auch alles viel schlimmer kommen können. Thank you.